Sonett 30 aus die Sonette an Erd von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 30. Kein Groll darum, weil etwas anders ward, als ich verliebte, Sehnsucht vorgelogen. Ein Vöglein war mir in die Hand geflogen, entkam und hat dies Lied mir offenbart. Ward nicht dadurch dies bisschen Gegenwart, sonst untergehend in der Zeiten Wogen, dem allzu flüchtigen Genuss entzogen und liebreich in die Ewigkeit gespart? Dort, wo die Straße um den Friedhof biegt, seh ich was Blondes meinem Acker nahn. Schon ist es tändelnd da und lacht mich an. Es weiß ja nicht, was es mit mir getan. Dies Nymphchen, das sich gern an Faune schmiegt, es war nicht Erd, doch ich bin wieder Pan. Ende von Sonett 30. Ende von Die Sonette an Erd von Anton Wildgans.